So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. Ich hab keine Zeit, um eure eingefahrenen Sichtweisen zu verstehen. Ich bin zum Leid bereit und werde einfach weitergehen. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. Sobald ich Gewissheit hab, werd ich alles sagen, was ich weiß. Schlag mir meinen Wunsch nicht ab, denn so langsam wird es um uns herum heiß. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. Die Schlagworte dieser Tage sind nicht die Schlagworte dieser Generation. Wir tragen eine große Narbe und suchen unsere Absolution. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. Auf einmal gibt es viel zu reden und trotzdem geschieht nicht mehr. Von keins Malen umgeht es zu entfernen, fällt uns zu schwer. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört. Oh, oh, oh. So entsteht kein Königreich, so wird es nur zerstört. Und wofür kein Auge reicht, wird ein Gebet erhört.